Auch die Kette, die in der spiritistischen Sitzung gebildet wird, zeigt sich nun als eine galvanische Kette, als eine Kette von Spannungsfeldern. Und bei der Prozession haben wir dasselbe. Beide Ketten aber sollen höhere Einflüsse, gute Geister oder Geistiges, was ja im Wesentlichen dasselbe ist, herabziehen oder für sie eine Atmosphäre, ein Feld schaffen. O heiliger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein und so weiter. Deutsches Kirchenlied in alter Volksliedermelodie. Dreht es sich bei der Lebenskraftheilung um eine Übertragung von Spannungen aus dem Spannungsfeld des Heilers in das Spannungsfeld des Kranken? Und dreht es sich bei der spiritistischen Sitzung oder in der Prozession oder beim Reihentanz um das Bilden einer Kette von Spannungsfeldern, so dreht es sich bei der Hypnose um das Herausziehen eines Spannungsfeldes beim Hypnotisierten durch den Hypnotiseur. Der Hypnotiseur setzt anstelle desjenigen Spannungsfeldteiles, das er von dem Feld des Hypnotisierten abteilte, Teile des eigenen Spannungsfeldes und dadurch überträgt er auch dem Hypnotisierten seine Gedankenbilder und seinen Willen. Soweit einige Bemerkungen zu einigen Erscheinungen und Vorgängen, die uns nun klar werden. Aber Dr. Med Voll und Heidweiler in Münster in Westfalen und Dr. Adler in Breslau fanden noch mehr, nämlich, dass durch bestimmte Übungen eine Selbstelektrisierung des Menschen erreicht werden könne, und diese Feststellung der genannten Forscher deckt sich mit meiner vorher erfolgten gleichen Feststellung, auf die ich die Runengymnastik aufbaute. Als Runengymnastik, weil wir meine Runenforschungen bewiesen, dass gerade die bewusste Selbstelektrisierung das Allerwichtigste ist, dass sie nicht nur bei genügender Kenntnis den Menschen gesund erhält, sodass er körperlich und gesundheitlich selbstständig wird, sondern dass er sich auch seelisch und geistig zu ungeahnten Hochstufen entwickeln kann, zu der Höhe, die einst unsere Vorfahren innehatten. Wie wir an anderer Stelle dieses Buches gelesen haben, besteht der Unterschied zwischen dem festen Stoff und der freien Strahlung und Wellung eigentlich nur darin, dass im festen Stoff die Elektronen an der Bewegung gehindert sind, während sie in der Strahlung und Wellung sich frei bewegen können. Dann, so schlussfolgern wir, können wir auch an und in unserem Körper Feststoffliches auflösen und an unserem Körper frei Bewegliches bilden. Weiter folgern wir, das Leben in allen seinen Erscheinungen, Verflechtungen und Verkörperungen ist, nüchtern gesehen, ein Vorgang, der sich unserer Erkenntnis erschließt, wenn wir die magnetischen, die elektrischen, die elektrolytischen und die Strahlungsvorgänge durchforschen und zum Vergleich, womöglich, heranziehen. Wie die Richtung, wie die Entfernung, wie die Polarität, wie die Bewegung, wie der Gleichstrom, wie der Wechselstrom, wie die atomistischen, wie die elektrolytischen, die Strahlungsvorgänge wirken und geschehen, so wird Wirkung und Geschehenes auch in unserem persönlichsten Lebensprozess vorliegen. Ja, noch weiter. In der Architektur wie in der Materie, in der Musik wie in jedem Gebiet menschlichen und außermenschlichen Schaffens, wie in Sprache und Schrift, in Gang und Gebärde müssen, können eigentlich nur Gesetze wirksam sein, die auch für das Gebiet, das wir das Gebiet der Elektrizität und Strahlungswissenschaft nennen, gelten. Und auch die Natur, wie sie sich uns zeigt in ihren Kräften, Wirkungen, Formen und Gestalten, muss als Fundament in sich dieselben Gesetze tragen. Hinter diesen fundamentalen Gesetzen aber musste der Urquell des Lebens das Göttliche sein. Und da diese Gesetze immer wirksam waren, mussten auch Menschen vor uns, und wenn vor Jahrmillionen, in gleicher Weise gedacht, erkannt haben, und dann mussten auch diese Gedanken, musste dieses Erkennen als wichtigstes Erkennen so stark sein, dass es sich durch die Jahrtausende erhalten konnte, ja, dass es immer wieder hervorkommen musste in gewissen Gewohnheiten, Riten und Werten. Und damit möchte ich vorerst meine Darstellung der natürlichen und nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten erfassbaren Grundlagen der Runengymnastik abbrechen. Aber in den weiteren Bänden der Marby-Runenbücherei werde ich weitere Belege bringen. So wichtig wie das Gebiet ist, so groß ist es. Täglich geht neues Material ein und täglich wird eine jede Leserin und ein jeder Leser Beobachtungen machen können, die meine Ausführungen und Gesichtspunkte bestätigen. Auf die im Verlauf meiner Darlegungen herangezogenen Bücher weise ich noch empfehlend besonders hin. Schriftzeichen. Und als die maßgebenden Werte und Schriftzeichen als wirkende Symbole der Welturkraft und des Fundaments der Lebensgesetze erkannte ich dann die germanischen Runen, lebendig werdend, wenn sie mit dem lebenden Menschen verbunden werden, geraunt und geformt in der Runenübung. Und weil hier altes Runenwissen mit Raunen der Runen und in Runenstellungen und Bewegung wieder lebendig wird, heißen wir diesen endlich neu entdeckten Befreiungs- und Heilsweg Runengymnastik.